wir mit angesehen, so wie es war. Ich fand es immer wieder bunt und schön, so wie es war. Ich ließ mich oft und gern berauschen, doch heut möcht ich mit keinem tauschen, denn seit ich dir einmal tief ins Herz gesehen, fühl ich ganz klar. Nur ein kleines Stück, da wird es fein. In deiner Hände, da leg ich Freud und Leid, Zukunft, Vergangenheit, mein ganzes Sein. Und meint das Schicksal gut, dann bin ich froh gemut. Und meint das Schicksal schlecht, denk ich erst recht. In deinen Händen ruh ich von allen aus, in deinen Händen bin ich ganz zu Schicksal gut, dann bin ich froh gemut. Und meint das Schicksal schlecht, denk ich erst recht. In deinen Händen ruh ich von allen aus. In deinen Händen.